Dass nun, wo die Maske gefallen ist, auch die alten, schönen und harmlosen Namen fallen müssen, ist selbstverständlich. Bald werden wir also anstatt der humanitären Vereine Goethe, Schiller, Treue, Freundschaft usw. vollwertige Logennamen begrüßen können, wie zum Beispiel König Saul, König Salomo, Stern Davids, Baron Rothschild usw. Solche Namen würden schon äußerlich ein richtiges Bild unserer Freimaurerei darstellen und manche höchst peinliche Überraschung für begeisterungsfähige junge Männer verhüten. Eine solche Umbenennung der Logen wäre auch deshalb empfehlenswert, weil sich die hiesigen Freimaurer mit der Absicht tragen, die Burschenschaften für ihre Zwecke einzuspannen. Dies ist nicht etwa ein schlechter Witz. Dem Großmeister Dr. Schlesinger ist es bitterer Ernst damit. Er braucht die Burschenschaft, denn er braucht akademisch gebildete Nichtjuden. Allerdings denkt der Großmeister dabei nicht an jenes Zerrbild, das heute von Rassen- und Nationalitätendünkel beherrscht, uns geläufig ist, sondern an jenes Urbild der Burschenschaften, wie es sich bei deren Gründung zu Anfang des 19. Jahrhunderts gezeigt hat. Dem hochehrwürdigsten Großmeister passiert da ein verzeihlicher Irrtum. Er übersieht, dass die damaligen Freimaurer denn noch ganz andere Kerle waren als die von heute. Bruder Johann Gottlieb Fichte, dessen Reden an die deutsche Nation vor 100 Jahren die akademische Jugend entflammten, war zwar Oberredner des innersten Orients, aber doch so sehr von nationalem Geiste durchglüht, dass er dem Freimaurerorden den Rücken kehrte. Von demselben nationalen Geiste waren aber auch andere berühmte Freimaurer beseelt, so Bruder Scharnhorst, Bruder Freiherr vom Stein und so weiter. Und eines ist sicher, ein heiliges Donnerwetter würde niederprasseln, wenn heute Bruder Fürst Leberecht Blücher auferstünde und zum Beispiel der internationalen Großloge von Wien einen Besuch abstattete. Dieser Bruder und Meister vom Stuhl würde sich gewaltig dagegen verwahren, wenn ihn die Wiener Herren als Fleisch von ihrem Fleische, als Blut von ihrem Blut und noch mehr als Geist von ihrem Geiste bezeichnen wollten, wie es die Wiener Freimaurerzeitung in einer Besprechung des Blücher-Romans »Das heilige Donnerwetter« zu tun beliebt. Dass die Wiener Freimaurer bisher eine Maske trugen, geben sie also heute offen zu. Sie selbst sprechen von einer erzwungenen Maskierung und sie selbst legen heute das Geständnis ab, dass sich die Freimaurerei dem österreichischen Vereinsgesetz selbstredend nicht unterwerfen konnte. Für die Freimaurer anderer Länder war das natürlich auch kein Geheimnis. Der reichsdeutsche Bruder Schwabe gibt zu, dass sich die österreichischen Freimaurer nicht an das Gesetz gehalten haben, aber, sagt er, daran sind nicht die Freimaurer schuld, sondern das Gesetz. Begründung? Das Gesetz hat die Loge zu einem ungesetzmäßigen Dasein gezwungen. Mit dieser Art von Logik kann man schließlich alles auf den Kopf stellen. Mit gleichem Recht könnte auch der Dieb seine Unschuld beteuern, nicht er sei schuld, sondern das Gesetz, weil es das Stehlen verbietet. Wenn nun bei anderer Gelegenheit der Bruder und Großredner Dr. Emil Frankl mit dem Brustton der Überzeugung das stolze Wort ausspricht, als Freimaurer haben wir die beschworene Pflicht, Gesetze zu halten, so müsste ihm gerade von freimaurerischer Seite her homerisches Gelächter entgegendröhnen. Aber sie lachen nicht, die Jünger der königlichen Kunst wissen sehr gut, dass solche volltönenden Worte bloß für die Außenwelt berechnet sind. Wir Profanen aber, die wir nicht die Füße in den rechten Winkel stellen, wissen, was wir von den schönen Worten dieser Großredner zu halten haben. Die früheren österreichischen Regierungen haben ihnen mit Recht ein starkes Misstrauen entgegengebracht. Mit Recht haben sie diesem Geheimbund, denn er ist ein solcher, trotz aller Ableugnungsversuche, die staatliche Anerkennung versagt. Der christlich-soziale Staatssekretär Dr. Mataja war nicht gut beraten, als er in einer schwachen Stunde dem freimaurerischen Drängen um staatliche Anerkennung nachgegeben hat. War er auf diesem Gebiete nicht bewandert, so hätte er sich eben erkundigen müssen. Bekanntlich haben die Wiener Freimaurer zu Beginn des Weltkrieges ihre hochpatriotische Gesinnung durch zahlreiche Geldspenden zu markieren versucht, die zum Beispiel in marktschreierischer Weise in der neuen freien Presse ausgewiesen wurden. Auch das war eine Heuchelei. Der Großmeister selbst, also der berufenste Mann, macht seinen Brüdern einen berechtigten Vorwurf daraus und spricht von einem ziemlich verunglückten Aufmarsch, den die Wiener Logen zu Anfang des Weltkrieges mit ihren Spendenausweisen in den Wiener Tagesblättern unternommen haben. Und die Begründung? Die Wiener Logen waren nie kriegshetzerisch. Stimmt auffallend. Sie waren sogar noch mehr. Sie waren Flaumacher. Ihre wahre Neigung stand auf der Seite der Gegner, und der Großmeister der ungarischen Großloge, der sie damals noch unterstanden, rühmt sich geradezu, dass die Abberufung der ungarischen Truppen, die den furchtbaren Zusammenbruch unserer Südwestfront herbeigeführt hat, mit Willen der Loge erfolgt ist. Die Wiener Großloge hat ihren Mitgliedern gestattet, auch dem rein jüdischen Bnei Bris-Orden anzugehören. Bei der bekannten Zusammensetzung der Großloge von Wien ist dieser Beschluss nicht weiter auffällig. Bemerkenswert dagegen ist Folgendes. Jahrzehntelang haben die Juden einen scharfen Kampf gegen jene deutschen Großlogen geführt, welche den Nichtchristen die Aufnahme versagten. Sie wurden so lange als unduldsam, rückständig und rückschrittlich hingestellt, bis sich die Mehrzahl von ihnen entschloss, das christliche Prinzip fallen zu lassen. Und nun, da die Juden ihr nächstes Ziel erreicht hatten, schufen sie sich selbst eine rein jüdische Organisation auf freimaurerischer Grundlage, zu der kein Nichtjude Zutritt hat. Wohl aber beanspruchen sie für ihre eigenen Mitglieder ungehinderte Zulassung zu allen übrigen Logen. Das ist die berühmte Gleichberechtigung, wonach die Juden allerorts so heftiges Verlangen tragen. Gleichberechtigung mit Agio.